Grüße aus Wien. Ein Hallenser unterwegs in Falkotown. Was bisher geschah? Entschuldigen Sie, wissen Sie, wird das hier die Falkogasse? Drüben in der Siedlung, auf der anderen Seite bei 27. Wenn Sie genaueres wissen wollen, müssen Sie nachher zu mir kommen. Mein Mann ist mit ihm befreundet gewesen. Ach, das ist ja toll. Ja, ja, komme ich gern zu Ihnen. Komm. Also ich war vor allen Dingen überrascht, als ich Ihre Frau auf der Straße traf. Und wie gesagt, ich war einfach auf der Suche, ob Menschen überhaupt was mit Falko noch anfangen können. Und sagte sie mir eben, sie kannten ihn persönlich. Ich kannte ihn ganz gut. Was heißt ganz gut? Ganz gut, wir waren Freunde. Mhm. Ja. Die Freundschaft hat sich entwickelt aus einer Zeit, das war angefangen Ende 1980, wie er noch nicht der Falko war, sondern wie er noch Hans Hötzl geheißen hat. Ja. Und er hat in einer Band gespielt namens Spinning Wheel. Und er war der Bassist und hat da eben gespielt und wir haben uns angefreundet. Sie waren auch Musiker? Oder? Nein, ich war nicht. Ich bin Hotelfachmann. Ah, ja. Ja, ich bin Meter die Hotel dort gewesen. Das war das Löwenhotel in Schruns. Ja, also damals das beste Hotel in Vorarlberg. Und wir hatten eine Diskothek oder einen Tanzveranstaltungssaal mit 700 Plätzen. Und alles, was Rang und Namen hatte in Vorarlberg, der trat auf bei uns. Ne? Und diese Freundschaft hat sich dann über Jahre, also über 2-3 Engagements bei uns fortgesetzt, bis er dann sich von dieser Band abgesondert hat eigentlich, bis er dann seine Solokarriere begonnen hat. Und er war dann 1981, nachdem er den Kommissar eingespielt hat, ist er dann das erste Mal bei uns gewesen und hat dann auch gratis die Saisoneröffnung gemacht. Mhm. Also was schon an und für sich ein Riesenerlebnis war, weil er war damals schon ein berühmter Star eigentlich, zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft. Und wie ging das dann weiter? Hatten Sie dann danach noch Kontakt? Wir hatten sehr lange Jahre Kontakt, bis er seinen Amadeus noch gemacht hat. Dann hat sich das allerdings ein bisschen zerbrochen. Er ist in Amerika gewesen, ich bin in Amerika gewesen. Ja, an verschiedenen Orten. Und es war dann so, wir haben uns dann getroffen, in Wien hat es ein Lokal gegeben, die sogenannte Reisbar, die existiert heute noch, das war so ein Treffpunkt, eine Champagnerbar, die hat er gerne aufgesucht und da haben wir sie dann noch einige Mal getroffen, bis er dann angefangen hat, in die Dominikanische Republik zu fahren und dann habe ich das eben aus den Medien erfahren, von seinem Unfall. Wie sehen Sie denn jetzt so das Bild, was so in den Medien transportiert wird? Also da wird ja viel geschrieben, so der Lebemann und bisschen er war, er war sicher ein Lebemann, ja, ja. Das kann man ihm nicht abstreiten. Er war immer elegant gekleidet, er hat immer Anzüge getragen von bester Qualität und so weiter. Er hat mir einmal ein Bonmot erzählt, wie er seinen ersten Mercedes gekauft hat nach dem Erfolg von Kommissar. Das hat die Mercedes-Vertretung einen Schauraum am Opernringecke Operngasse. Gibt's heute, also den Schauraum gibt es nicht mehr. Und er ging ganz Jeans, Tennisschuhe, T-Shirt und sah ein Mercedes Cabrio in der Auslage, ging rein, sagt, ich will das haben. Mhm. Die haben ihn fast rausgeschmissen und gesagt, okay, schau, das verschwindest du. Ne? Weil du hast 250.000 Schilling Cash am Tisch, dann kannst du es mitnehmen. Und er ging nebenan in die Bank, holte das Geld und sagte so, und jetzt ergibt es mir die Nummer. Wie wienerisch war denn Falko? Sehr. Ist das typisch? Sehr wienerisch, ja. Er ist, man muss sagen, einer der Vertreter eigentlich, wie der wirkliche Wiener ist, ja. Und finden Sie, hat er sich verändert so durch den Erfolg? Das ist mir, ja auch mal sowas. Was mir gegenüber nicht. Ich habe ihn anrufen können, wenn ich in der Stadt, in der Innenstadt unterwegs war, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, Hansi, kommst, treffen wir uns. Und er war binnen 20 Minuten, einer halben Stunde, wenn er in Wien war, ist er da gewesen. Ja. Wie ist denn das für Sie gewesen? Also Sie kennen da so einen Menschen, gut, der spielt in der Kapelle, das ist irgendwie ein netter Typ, man versteht sich gut und dann plötzlich ist das ja so ein Weltstar und der ist in den Medien. Wie nimmt man denn das, also wie haben Sie das wahrgenommen? Ich habe ihn vergönnt. Das war ganz normal für mich, ja. Haben Sie so viel mit Weltstars zu tun, ja, sag ich mal? Ja. Ich habe sehr viele Weltstars gekannt, wie Telly Savalas, Neil Sedaka und so weiter. Ja. Also die nicht so gut wie in Falco, muss ich dazu sagen. Aber es hat angefangen schon mit der Zara Leander. Aber ich meine, wenn man einen Menschen gern hat, ja, dass man ihn schätzt, dann vergönnt man ihm das auch. Ja, dann hinterfragt man nicht, warum ist er das geworden, sondern der hat Glück gehabt. Mhm. Und ich glaube, Glück gehört da einfach immer dazu. Das Können alleine wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Mhm. Wie finden Sie denn, dass jetzt heute da eine Straße nach ihm, oder eigentlich ist es ja eher ein Weg, nach ihm benannt wird? Ja, ich finde die Idee an und für sich nicht schlecht, nur die Lage ist deplaciert. Mhm. Ja. Wenn ich schon eine berühmte Person habe, wo ich mich erkenntlich zeigen will, weil der ja den Begriff Wien in der Welt transportiert hat, dann soll einem schon was Gleichwertiges geben und nicht, naja gut, gehen wir ihm halt irgendein Gasserl und damit hat sich die Sache erledigt, wir haben unsere Pflicht getan. Ja. Mhm. Da sollte man eigentlich vielleicht einmal von den ganzen alten Politikernamen ein paar streichen, das ist ja nicht so wichtig. Finden Sie das generell richtig, dass man Straßen nach Persönlichkeiten benennt? Ist das eine angemessene Form des Gedenkens? Ja, wenn dann eine Tafel dabei steht, die erklärt, wer das ist, warum nicht? Ja. Mhm. Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann in Zukunft das Falco-Denkmal oder so. Ja, wird wahrscheinlich kommen. Der hat einen Ehrengrab am Zentralfriedhof. Ja. Mit einem Grabstein, der extra, da haben sie erst eine Erlaubnis machen müssen, dass dieser Grabstein aufgestellt werden durfte. Mhm. Ich meine, das ist typisch wienerisch halt. Ne? Mhm. Wir sind ein bisschen morbid, aber es darf trotzdem nicht alles sein, was einem einfällt. Was glauben Sie denn, werden sich die Menschen in 100 oder 150 Jahren noch an Falco erinnern? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also Mozart ist ja heute auch noch bekannt. Na ja, gut, aber ich meine, ist ein anderes Kaliber. Ja. Also man muss ja schon die Kuh im Dorf lassen. Ich würde es ihm wünschen. Mhm. Ja. Aber da sind so viele andere. Ja, ich meine, wenn man gerade in der Wiener oder in der österreichischen Musikgeschichte nachschaut, angefangen von Robert Stolz, den kennt heute kein Mensch mehr. Jeder pfeift zwar die Melodien, aber den Namen kennt keiner mehr. Ne? Mhm. Oder wer kennt schon die Unterschiede zwischen den verschiedenen Straußnamen? Und der Wiener selber ist ein Genießer, er akzeptiert die Musik, er konsumiert die Musik, aber hat keine Ahnung, von wem die ist. Ja, vielleicht ist es ja auch nicht wichtig, weiß man ja nicht. Also ich habe ja auch versucht, den Test zu machen und habe ja eben Leute gefragt, ob sie den Falco kennen und ob sie was singen können und das waren dann erstaunlich wenige, die tatsächlich was mit dem Namen anfangen konnten. Wie ist das für Sie? Sie wohnen jetzt hier, also sozusagen quasi gegenüber, ist jetzt plötzlich diese Falco-Gasse, die da morgen ein... Überraschend, sonst gar nichts. Mhm. Ich habe das auch erst durch die Medien erfahren. Da stand ja irgendwie drin, dass er hier auch ständig irgendwie zu Besuch war. Das ist vollkommener Unsinn. Der hat vielleicht eine Freundin da drüben gehabt, das ist möglich. Ja. Er selber war ja im 5. Bezirk zu Hause in Margareten und hat Zeit seines Lebens in Margareten gewohnt. Vielleicht, dass er da einmal ganz kurzfristig gemeldet war, das ist möglich. Ja, aber wären Sie auch gern berühmt gewesen oder so berühmt? Nein. Warum nicht? Ist doch für viele so ein... Ich bin lieber in der zweiten Reihe hinten. Das muss man nicht. Man muss nicht überall dabei sein. Ja. Und gibt es, wenn wir jetzt schon bei Falco sind, Popstar, Sänger, gibt es einen Song, einen Titel, den Sie besonders mögen von ihm? Ja, ich meine, das ist das Komische dabei. Sein Genie ist natürlich sehr gut. Ja. Nur wie er den die jungen Römer geschrieben hat und wir den Kommissar und so weiter. Und wir sind dann einmal eines Tages bei einem Glas Sekt wieder gesessen. Habe ich ihm gesagt, du sei froh, dass du nicht lauter so Fans hast wie mich, weil du würdest von keinen Schilling verdienen. Und es ist, mir gefallen einige Lieder. Ja. Mit mehrmaligen Hinhören sind auch die jungen Römer gut. Er war vielleicht mit seinen Texten gute 10, 15 Jahre vielleicht zu früh dran. Mhm. Weil die meisten Leute, die singen das nach und machen sich keine Gedanken über den Text. Und er ist schon teilweise sehr sozialkritisch gewesen. Oder hat seine Umgebung beobachtet, wie er geschrieben hat. Also wenn Sie das so beschreiben, dann sehen Sie in ihm auch wirklich einen ernstzunehmenden Künstler. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Also er ist nicht der Popsänger gewesen oder der Unterhaltungsstar oder so, ja, sondern er hat sich selber Gedanken gemacht. Ja. Mhm. Aber für mich war ja das Wichtige, dass er ein Mensch war. Mhm. Nicht wer er ist, das war mir vollkommen wurscht. Ja. Und ich habe ihn auch nie Falco genannt. Bei mir ist er immer der Hans gewesen. Ne. Weil, man muss ja sagen, er hat ja sogar eine Festwocheneröffnung gemacht in Wien. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist dann für einen Wiener Künstler schon so ziemlich, naja, weil wenn man schaut, wenn er Placido Domingo dort ist und dann das nächste Jahr ist der Falco dasselbe, ne, weil man, da kann man schon stolz sein drauf. Ne. Ich würde Sie gerne zum Abschluss fragen oder bitten, in ein oder drei Worten, wenn Sie an Falco denken, was fällt Ihnen da ein? Was für ein Bild? Ein Mensch, ein Wiener und ein Spitzenfreund. Ich bedanke mich, dass Sie mir die Geschichte erzählt haben. Gerne.